ist dieses nicht ein Trauerstaat, in dem ich nun mal leb? Als Patriot spürt man es jeden Tag, die Gesetze schnell verdreht. Als Patriot spürt man es jeden Tag, die Gesetze schnell verdreht. Drum deutsches Vorbild erwacht, empor aus dunkler Nacht und leiste Widerstand gegen Verräter an diesem Land. Der Richter ist ihr größter Knecht, das Urteil nie normal. Und Gnade waltet nie vor Recht, unseren Bonzen bist du egal. Und Gnade waltet nie vor Recht, unseren Bonzen bist du egal. Drum deutsches Volk erwacht, empor aus dunkler Nacht und leiste Widerstand gegen Verräter an diesem Land. Jeder Staat hat seine Diener und die machen dir es nicht leicht. Es sind alles Großverdiener, denn Verbrecher werden reich. Es sind alles Großverdiener, denn Verbrecher werden reich. Drum deutsches Volk erwacht, empor aus dunkler Nacht und leiste Widerstand gegen Verräter an diesem Land. Bonzen, Mädchen oder Richterspruch und schlägt nicht feiges Pack. Die Lüge ist nicht stark genug, doch wir sind doppelt stark. Die Lüge ist nicht stark genug, doch wir sind doppelt stark. Drum deutsches Volk erwacht, empor aus dunkler Nacht und leiste Widerstand gegen Verräter an diesem Land. Und die Moral von diesem Lied, die sing ich offen an. Wer uns lieber in Ketten sieht, beschwört den Rachetag heran. Wer uns lieber in Ketten sieht, beschwört den Rachetag heran. Drum deutsches Volk heran, empor aufs dunkler Nacht und leiste Widerstand gegen Verräter an diesem Land. Drum deutsches Volk erwacht, empor aufs dunkler Nacht und leiste Widerstand gegen Verräter an diesem Land.